In der Buschen in Daumen, weil du ex. Kommst nicht in der Buschen in Daumen, weil du trägst. Skill zu blieben, kommt nicht von. In der blieben lebenslang. Bursin oder Bäckermann. Stelly Lika sagt dann an. Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Lektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Lektro, Dia Dialektro. Tus Mäul über los, hust dich, leg Brot, dummer Krot, Öl an Dot. Und es lang geil, Ruben, ob Buden, ob es Rohr, Plamaschine, aber Rohr, spielst du die Laserplot. Dancen als Guide im Leben und do, fixe an, Loch, Bo, kribbe wie in die Fote. Dien, alles eben, wackel, das ist ein 50 Boot. Weil er ist Brot, da der Rappen mit Brot. Jökeln, Pin, Piedel, Mors oder Pus, ich vernögt die in Leben und lef in so's im Bruce. Geh der Index auf, fünf Blätter zu mir. Gangster, Rips, darf nicht gut, hör der Kids aus dem Sheet. Bin noch lang nicht, was mal für Tüdel, war nur Grot. Herwigs ist er, was er voll langsam komisch, in no, fix, not fehl ein Spin. Und der Münne, Crew, Pelzi, Pelz, wo geil, nur mal gut, aber gut. Grüß die Elektro. Für Dialektro, tanzt du zu Dialektro, tanzt sie mit Dialektro. Im Wanser Dialektro, auf der Wiesen Dialektro, Schickeria Dialektro, Kirbier Dialektro. Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Lektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Dia Dialektro, Lektro, Dia Dialektro. Dia Dialektro, Dia Dialektro.